Das brisanteste Stück war vermutlich eine Landkarte, die den Weg zur goldenen Stadt weist. Jedoch verliert sich diese Spur. Ich habe den Weg der Karte nachverfolgt, bis ins Ende des 19. Jahrhunderts. Aha. Als Los Angeles gegründet wurde, das war im Jahre 1781, sind de Vacas Nachfahren dorthin gezogen. Und sie hatten die Landkarte bei sich. Davon bin ich überzeugt. Sehr interessant. Aber im immer größer werdenden Moloch der Riesenstadt haben sich die Spuren dann binnen weniger Generationen nahezu aufgelöst. Und die Unterlagen, die Barbara gestohlen hat, stehen damit im Zusammenhang? Mit de Vacas Nachfahren und der Landkarte? So ist es. Es handelt sich um alte Schriftstücke und Briefe, die ich vor 10 Tagen im Archiv der Universität ausgeliehen habe. Diese Originale sind nicht für jedermann zugänglich. Ein Student könnte sie zum Beispiel nicht ausleihen. Ich als Professor aber schon. Gibt es denn einen Sammlermarkt für diese Dokumente und könnte sie ein Dieb zu Geld machen? Nein, nur für meine Forschungen zur goldenen Stadt sind die Unterlagen unersetzlich. Sie hatten die Sachen bereits seit 10 Tagen ausgeliehen, Professor. Haben Sie in dieser Zeit alles lesen können? Nur sehr oberflächlich, weil ich ja auch meine anderen Vorträge vorbereiten muss. Naja, verstehe. Es gefällt mir gar nicht, euch mit dieser ganzen Angelegenheit vorläufig allein zu lassen, Jungs. Oh.